1988 war es tatsächlich das letzte Mal, dass es eine Weltkonferenz zur internationalen Telekommunikation gab. 1988. Da hat man sich nochmal darauf geeinigt, jawohl, die Vorwahl von Frankreich bleibt 0033 und in Deutschland, da ist es die 0049 und so weiter und so fort. Bis irgendwann mal einer der Meinung war, hey, wir, die Vereinten Nationen, könnten doch auf dieser Konferenz doch auch mal das Internet diskutieren. Gehört auch zur Telekommunikation. Und da ist jetzt also 2 Wochen lang in Dubai diskutiert worden. Da waren Gesandte von 193 Ländern auf der World Conference on International Communication. So. Tele. Tele, was habe ich gesagt? Communication. Ach, gut, dass du da bist, Martina. Ist ja richtig so. Martina Schulte mit der Webshow zu einer gescheiterten Konferenz. Sag uns doch nochmal, was da so die unterschiedlichen Vorstellungen der einzelnen Länder waren und was dann das Endproblem wurde. Also das Blog Gulli schreibt, Zitat, alles in allem war die Konferenz ein Kampf zwischen 2 Lagern, zum einen Russland, China und den arabischen Ländern, zum anderen den USA und anderen westlichen Ländern. The Economist spricht sogar von einem, das wird dir jetzt gefallen, digitalen kalten Krieg. Ja, übertreiben macht anschaulich. Worum es genau ging, das haben wir ja in unserer Webshow vor 2 Wochen mal ausführlich erklärt. Für die, die es nicht gehört haben, nochmal grob zusammengefasst. Einige autokratische Staaten wollen das Internet stärker regulieren und selber mehr Einfluss auf die Verwaltung und die Organisation bekommen. Es ist ihnen auch gelungen, in der Tat einen Teil ihrer Position in das Abschlussdokument reinzuhieven. Auf der anderen Seite stehen viele westliche Staaten, allen voran die USA, aber auch Kanada, Holland, dann aber auch interessanterweise Länder wie Ägypten und Kenia. Die wollen genau das nicht und die haben sich geweigert, das Abschlussdokument zu unterschreiben und Deutschland hat das bisher auch nicht gemacht. Nee? Sag mal, was war denn nun genau die Kritik an diesem Abschlussdokument? Es gibt, sagen die westlichen Staaten, Formulierungen darin, welche, Zitat, staatlicher Zensur des Netzes Tür und Tor öffnen würden. Die USA waren die ersten, die das in dieser Konferenz sehr deutlich gemacht haben. Die sagten, dass sie, Zitat, dieses unmöglich unterzeichnen könnten. Das sagte US-Botschafter Terry Kramer, der die US-Delegation geleitet hat. Staatliche Zensur. Was ist denn daran problematisch? Also Beispiel mal Kampf gegen Spam. Na, da sind wir uns einig oder Menschen sagen, man sollte mehr gegen Spam im Internet tun. Der Economist schreibt nun, vor allem die Amerikaner hätten argumentiert, dass ein weltweiter Kampf gegen Spam zunächst natürlich mal eine Definition von Spam erforderlich machen würde. Sprich, wer definiert eigentlich genau, was das ist? Ist das, wenn du irgendwas Fieses über jemand anders schreibst, kann das vielleicht auch eine missliebige politische Meinung sein? Die Amerikaner argumentieren, dass ein Kampf gegen Spam die Freiheit der Rede im Netz einschränken könnte. Und zweite Sache, die besonders umstritten war, war eben dieser Vorschlag von Russland, über den wir ja auch berichtet hatten, nämlich dass künftig die Nationalstaaten Internetadressen und Domains selbst verwalten sollen. Du erinnerst dich, Alex, bisher machen das ja nicht staatliche Stellen, wie zum Beispiel die ICANN. Und die westlichen Staaten befürchten nun, dass wenn man einzelnen Ländern hier große Kompetenzen einräumt, dass man natürlich auch den Regierungen in diesen Staaten wiederum die Möglichkeit gibt, das Internet zu zensieren und zu kontrollieren. Und deswegen haben sich eben genau wie die USA 55 Staaten geweigert, das Abschlussdokument zu unterschreiben. 89 Delegationen haben unterschrieben, darunter eben Russland natürlich, China, Saudi-Arabien, Afghanistan, der Irak und Singapur. Aber eben die Zahl der Nicht-Unterzeichner ist auch groß. 55 hatte ich ja gesagt und bei dieser großen Zahl ist der Vertrag dann im Prinzip das Papier nicht wert, auf dem er ausgedruckt ist. Nee, genau. Jetzt müssen wir aber auch sagen, ich meine, wenn sich bei der UNO Leute treffen, sind das in der Regel irgendwelche Anzugträger, die nun nicht die ganze Zeit wirklich im Netz umherfliegen und sowas. Da gibt es Leute, die haben sehr viel mehr Ahnung, was Netzthemen angeht und die das Ganze natürlich dann im Netz auch kommentieren. Wie waren denn die Reaktionen der Gemeinde und in den Medien? Also Markus Beckedahl, das ist der Vorsitzende des Netzpolitischen Vereins Digitale Gesellschaft, den wir ja auch schon oft hier im Programm gehabt haben, der hat zum Beispiel gesagt, es sei bedauerlich, dass Russland, China und verbündete Staaten darauf beharrten, die Regulierung des weltweiten Internets den Nationalstaaten zu übertragen. Das Abschlussdokument beinhaltet zudem viele ungenaue Regelungen, die zu Lasten der Menschenrechte ausgelegt werden könnten. Deswegen sei es besser, dass die Konferenz gescheitert sei. Ähnlich sehen das auch einige Kommentatoren in den Netzmedien, Zeit Online titelt zum Beispiel ITU-Treffen in Dubai ist zum Glück gescheitert und der Spiegel ist noch ein Stück pathetischer und überschreibt seinen Text hier mit der Überschrift keinen Fußbreit den Freiheitsfeinden. Das Scheitern der Konferenz wird darüber hinaus von vielen auch als Zeichen gewertet, dass die westlichen Staaten die ITU, also diese von dir erwähnte UNO-Konferenz, insgesamt aus der Regulierung des Internet raushalten wollen. Das Blog Ars Technica schreibt dazu: By not signing, the Refuseniks have drawn a line in the sand saying that the ITU should not even be a forum to talk about Internet-related issues. Und das war ja auch ein Punkt, den vor allen Dingen die USA bei dieser Konferenz erreichen wollten, nämlich der ITU da möglichst erst überhaupt gar keine Kompetenzen zu geben. Mhm. Warum denn? Dazu ein Zitat von Spiegel Online. Die schreiben hier, es sei kein selbstloser Einsatz für die Freiheit gewesen, dass die USA den Vertrag boykottierte und die Zuständigkeit der ITU in Frage stellte, sondern sie schreiben hier, das Land ist in der komfortablen Position, dass viele Unternehmen, die Infrastruktur im Netz schaffen, in den USA ansässig sind. Das heißt, der Staat nutzt diesen Einfluss bei Bedarf gerne aus, mittelbar oder unmittelbar. Das heißt, das ist bei den Schurkenstaaten nicht will. Mhm. Das haben die Amerikaner natürlich ganz praktisch vor ihrer Haustür, und der Economist formuliert das noch etwas deutlicher. Die schreiben hier: No other country benefits as much from the status quo in the online world. America is in a unique position to eavesdrop, should it be so inclined. Also das Internet im Grunde genommen nach Herzenslust zu belauschen, wenn ihnen das gefällt. Und außerdem, Alex, darfst du auch nicht vergessen, machen natürlich amerikanische Internetfirmen wie Google oder Facebook auch den größten Profit in der Online-Industrie, und die haben überhaupt kein Interesse daran, dass da jetzt irgendwas reguliert wird. Kurzfristig also ist diese Konferenz gescheitert. Jetzt gucken wir doch mal langfristig. Gibt es da langfristige Folgen? Auf jeden Fall. Also da ist ganz interessant ein Artikel bei Wired mit der Überschrift Beware of Sleeping Godzilla, the UN's Internet Treaty Fiasco. Und da schreibt der Autor, dass die Risiken von Netzzensur oder einer drohenden Fragmentierung des Internets nicht gebannt seien, auch wenn es diesmal noch gelungen sei, die ITU im Zaum zu halten. Er schreibt hier, das verabscheuungswürdige Verhalten der ITU-Führung bei der Konferenz in Dubai, die ja den Positionen repressiver Staaten sehr viel Gewicht eingeräumt hatte, sei nur eine Vorahnung von dem, was die Zukunft für uns alle bereithalte. Unless we seriously take proactive actions now to protect the global open internet against those forces who could turn the net into a tool of political, economic and other forms of oppression. Der Autor vergleicht diese repressiven Kräfte mit einem schlafenden Internet-Godzilla. Und er schreibt hier, the Internet-Godzilla may be heading off to sleep for now, but he'll be back along with his brethren and multitude of minions as well. Also der Internet-Godzilla schläft zwar jetzt, aber Alex, er wird wiederkommen, zusammen mit seinen Brüdern und vielen anderen Knechten. Amen. So Martina Schulte in ihrer Webschau, und es wird das Ganze auch diskutiert, unter anderem auf Google Plus. Da kennen Sie uns hoffentlich schon und folgen dem Ganzen auch. Also wenn Sie heute noch nicht reingeschaut haben, geht gut ab. Matzen Schiller schreibt zum Beispiel, tja, es müssen sich hier wirklich alle einig sein, denn sonst weichen mit einem Schlag alle dorthin aus, die nicht mitmachen. Es wird aber kommen, dass alle Staaten der kompletten Internetüberwachung zustimmen, die ein oder zwei, die nicht mitmachen, sind denn die Achse des Bösen, haben eine Atombombe oder irgendwas anderes als Grund zum totalen Krieg. Das sind aber sehr düstere Vorhersagen. Ja, aber da merkst du mal, dass es eben ein Thema ist mit Substanz. Da geht's um das ganze Netz, um alles sozusagen. Ne? Und da machen wir es nicht. Eben, so ist es. Wir sind D-Radio Wissen, und unsere Seite ist dradiowissen.de. Da finden Sie dann auch nochmal die entsprechenden Links von Martina Schultes Webschau.